Man könnte mir unterstellen, ich wäre deshalb so zuversichtlich, weil ich beruflich fast nur jenen Menschen begegne, die sich persönlich und beruflich ernsthaft für Lösungen einsetzen. Doch in den letzten Monaten habe ich mit einigen führenden Experten aus verschiedensten Disziplinen gesprochen, der Neurobiologie zum Beispiel, der Zukunftsforschung, der Gemeinwohlökonomie, der seriösen Glücksforschung oder auch der Internetbranche. Bei all den Gesprächen nahm ich neue, vorsichtig optimistische Töne wahr. Manche sprachen sogar von einem Zeitfenster, das sie gerade wahrnehmen. Ein Fenster, das uns, wenn wir es wach nutzen, in eine neue Entwicklungsebene führen kann, individuell und kollektiv. Du könntest jetzt sagen, ja, die Experten, die sitzen in ihrem stillen Kämmerlein und brüten immer wieder neue Theorien aus. Doch dem ist nicht so. Die meisten von ihnen ziehen ihre Schlüsse aus vielen Kontakten und Befragungen unterschiedlichster Bevölkerungsschichten. Auch meine Arbeit lässt mich mit sehr vielen Menschen relativ nah und ehrlich kommunizieren. Bahnt sich ein echter Wandel an, höre ich dies meistens aus den Gesprächen heraus. Was mir im Augenblick besonders auffällt, ist die Vereinigung von scheinbaren Gegensätzen. Menschen nehmen sich zum Beispiel das Recht heraus, Ratio und Wissenschaft zu ehren und gleichzeitig an etwas zu glauben. Unternehmen suchen nach Wegen, wirklich fair und nachhaltig zu operieren und ökonomisch erfolgreich zu sein. Viele Megatrends der Zukunft gehen von einer Kombination aus starkem Individualismus und Community aus. So legen zum Beispiel die derzeit ca. 10.000 Mitglieder unserer Life-Coaching-Community Human Trust starken Wert auf ihre persönliche Entwicklung und auf die Vernetzung mit Gleichgesinnten. Die Fragen, was will ich in diesem Leben für mich und was kann ich zum Wohle aller beitragen, gewinnen für viele gleichermaßen an Bedeutung. Das ist keineswegs selbstverständlich. Bis hierher in unserer Entwicklung tendierte menschliches Bewusstsein dazu, zwischen dem Ich- und dem Wir-Pol hin und her zu pendeln. Diese Erkenntnis geht unter anderem auf Claire Ray Grace zurück, einem mittlerweile verstorbenen US-amerikanischen Professor für Psychologie. Grace gilt als Begründer der Ebenentheorie der Persönlichkeitsentwicklung. Er widmete sein Werk der Forschung der folgenden Fragen: Warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Was motiviert sie? Woran erkennen Menschen, dass sie glücklich sind? Wie definieren sie sich selbst und ihre Werte? Je nachdem, in welcher Entwicklungsebene sich dein Bewusstsein gerade befindet, wirst du diese Fragen sehr verschieden beantworten. Du kannst neben einem anderen Menschen stehen, auf dieselbe Welt schauen und diese dennoch vollkommen anders als er interpretieren. Wenn du so ein Buch liest oder hörst wie Omega, wette ich, dass du dich mindestens schon einmal in deinem Leben bewusst von einer Bewusstseinsebene in die nächste hineinentwickelt hast. Dann weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du eines Morgens aufstehst und das, was du gestern noch als das Allerwichtigste angesehen hast, dich heute plötzlich nicht mehr berührt. Stattdessen tauchen neue Werte und Bedürfnisse in deinem Bewusstsein auf. Willkommen in der nächsten Unterrichtsklasse der Evolution. Grace stellte bei seiner Arbeit folgende Thesen auf. Menschliches Bewusstsein ist nicht statisch. Es pulsiert, es reagiert. Es kann sich ausdehnen, das heißt vorwärts entwickeln, oder es kann sich in Krisen auch wieder auf eine frühere Stufe zurückziehen, also regredieren. Es ist dabei immer auf der Suche nach der Lösung für unsere aktuellen Probleme und die Erfüllung unserer wesentlichen Bedürfnisse. Erreichen wir eine neue Entwicklungsstufe, dann wandelt sich unsere Sichtweise auf die Dinge. Wir fühlen und handeln anders. Wir haben neue Prioritäten und stellen dazu passende Lebensregeln auf. Diese Evolution unseres Bewusstseins hat nach oben hin kein Ende. Mit anderen Worten, du wirst über das, was du heute vehement als die Wahrheit verteidigst, morgen immer wieder herzhaft lachen, soweit du dich weiterentwickelst. Mit jeder neuen Stufe wächst unsere Kapazität, die Komplexität des Lebens zu erfassen und mit ihr zu kooperieren. Es findet im wahrsten Sinne des Wortes eine Bewusstseinserweiterung statt. Unser Verständnis von dem, wer wir sind, wo wir aufhören und wo die anderen beginnen, dehnt sich aus. Ich erwähne diese Stufen, weil sie eben nicht nur auf einer Theorie, sondern umfangreichen Befragungen auf allen Kontinenten in verschiedensten Kulturkreisen basieren. Daher wissen wir, dass die Menschheit bis hierher 6 dieser Ebenen relativ gut ausgeprägt hat. Das Spannende an diesem Modell ist, dass es genauso auf die Entwicklungsstadien eines einzelnen Menschen wie auf ein Unternehmen oder ein Land angewendet werden kann. Wenn wir also erkennen, in welcher Phase sich ein Einzelner, eine Firma, ein Staat oder die Menschheit als Ganzes befindet, können wir die aktuellen Probleme wesentlich besser herauskristallisieren. Wir verstehen besser, von welchen Kräften dieses System bewegt bzw. blockiert wird. Und vor allen Dingen können wir erahnen, und das ist der Juice daran, welche nächste Entwicklung ansteht. Wie schon erwähnt, pendelten die ersten 6 Ebenen zwischen einer starken Ich- oder Wir-Orientierung hin und her. Das macht auch Sinn, denn wir werden von 2 existenziellen Grundbedürfnissen angetrieben: Freiheit und Verbindung. Grace sagte spannenderweise zu seinen Zeiten einen regelrechten Quantensprung voraus, wenn sich die Menschheit für die 7. und 8. Ebene öffnen wird. 25 bis 30 Jahre nach dieser Aussage befinden wir uns wahrscheinlich gerade mitten in diesen Geburtswehen. Warum sprach er von einem Quantensprung? Weil die 6 ersten Stufen an einer entscheidenden Begrenzung leiden. Sie sind nicht fähig, die gesamte Spirale des Bewusstseins wertzuschätzen. Sobald du auf einer ankommst, glaubst du, wieder einmal, du hättest es geschnallt und die Wahrheit herausgefunden. Und das führt dazu, dass sich die Anteile der verschiedenen Ebenen, also zum Beispiel Regeln, Ehrgeiz und Empfindsamkeit, in dir bekämpfen und sich verschiedene Lager unserer Gesellschaft so unversöhnlich gegenüberstehen, anstatt voneinander zu lernen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, der für uns hier so wichtig ist. Stufe 7, die sich gerade anbahnt, heißt deshalb auch das integrale Selbst. Weil wir hier in unserem Bewusstsein zum ersten Mal fähig sind, scheinbare Paradoxien zu vereinen. Wir erkennen zum Beispiel, dass sich weltlicher Erfolg und Ideale nicht ausschließen und dass wir unsere individuelle Entwicklung nicht gegen unseren kollektiven Beitrag ausspielen müssen. Unser Bewusstsein dehnt sich so weit aus, dass wir zumindest erahnen, dass die fast 8 Milliarden Menschen mit all ihren Einzelschicksalen aus einer übergeordneten Perspektive auch als Nervenzellen eines großen Kollektiven, den Globus umspannenden Bewusstseins, betrachtet werden können. Jemanden, dessen Verständnis auf Stufe 7 angekommen ist, bereitet diese Vorstellung keine Angst mehr. Er sieht deutlich, dass er für die Erfahrung dieser Verbundenheit nicht seine Individualität aufgeben muss. Im Gegenteil, er kann dem Ganzen viel wirksamer dienen, wenn er gleichzeitig Selbsterkenntnis und persönliches Wohlbefinden kultiviert. Da du im integralen Selbst angekommen, die einzelnen Ebenen eben nicht mehr gegeneinander ausspielen musst, kommt es sowohl in dir als auch in deinen Beziehungen zu einer exponentiellen Steigerung an Kreativität und Wirksamkeit. Stell dir vor, du kannst spielerisch und flexibel auf die Werte und Qualitäten jeder der vorhergehenden Stufen zurückgreifen. Endlich arbeiten Disziplin und Freigeist, Spiritualität und Weltlichkeit, Feinfühligkeit und Effektivität in dir zusammen. Ich und wir kommen in einem Anliegen zusammen. Das scheinbare Chaos der Welt bereitet dir auf dieser Entwicklungsstufe keine Angst mehr. Im Gegenteil, lustvoll, neugierig witterst du darin eine höhere Ordnung, die du vielleicht noch nicht begreifen, aber auf der du ekstatisch surfen kannst.